Dies ist eine stürmische Windgeschichte von einem Seemann. Es tost der Sturm, es ist enorm, es bläst der Wind das Schiff geschwind über den See, Jucho, Juche, über den See, Juche. Jetzt ist er seekrank.